Russland hatte noch versucht, die Beratungen zu verhindern, am Ende konnten sich die USA aber durchsetzen. US-Außenminister Mike Pompeo rief die Länder auf, sich im venezolanischen Konflikt auf eine Seite zu stellen. Aus seiner Sicht entweder die Kräfte der Freiheit oder der bisherige Präsident Maduro und sein Chaos. Pompeo warb um Unterstützung für Oppositionsführer Juan Guaido, der sich selbst zum Präsidenten ernannt hatte. Die europäischen Vertreter im Sicherheitsrat erklärten ihre Linie. Frankreich, Großbritannien oder Deutschland wollen, dass innerhalb von 8 Tagen freie Wahlen angekündigt werden. Ansonsten würden sie auch Oppositionsführer Guaido als Präsidenten anerkennen. Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza kritisierte eine amerikanische Einmischung. Er sagte, die USA stünden nicht hinter einem Staatsstreich, sondern hätten ihn angeführt und ihre Bedingungen der venezolanischen Opposition und anderen Staaten in der Region diktiert. Unterstützung gab es von China und Russland. Der russische UN-Botschafter warf den USA vor, sich in die Angelegenheiten eines anderen Landes einzumischen. Venezuela leidet unter einer Wirtschaftskrise. Das Geld ist nichts mehr wert, Lebensmittel und Medikamente für viele unerschwinglich. Nach UN-Angaben haben bereits rund 3 Millionen Menschen das Land verlassen, eine Belastung für die Nachbarstaaten.